Mein Herr ja, den Venus, mein Herr ja, den Wein, mein Herr ja, den Lassach, abloda ja, drein, bis ihr haf in mir. Bydd i mi'n wast i bryden.